Cannes, die 70. Ausgabe. 19 Filme hoffen am Sonntag auf die Goldene Palme. Dazu gehört auch Aus dem Nichts von Fatih Akin. Ich war noch nie so entspannt auf diesem Festival wie diesmal. Es ist ein anderes Cannes, aber angenehm. Anke Lewicke, in unserem Studio in Cannes, ist das Festival in diesem Jahr auch für Sie anders oder ist Cannes einfach nur ein Jahr älter geworden? Naja, Cannes ist ja 70 geworden und jenseits des Kinos ist es auf alle Fälle ein besonderer Jahrgang, weil die Kinogeschichte permanent Gestalt annimmt. Da gibt es eine Ehrung für André Téchiné, dem französischen Regisseur, und dann sind dann da auf einmal Isabelle Huppert, Emmanuel Béart, Juliette Binoche und Catherine Deneuve, und dann gibt es Standing Ovations für diesen Regisseur und dann sieht man, wie Catherine Deneuve sich eine Träne aus dem Augenwinkel wegwischt, und das sind natürlich große Momente. Die Geschichte über die Zerstörung einer Familie durch Rechtsextremisten in Deutschland, die an den NSU erinnern. Was meinen Sie, hat Fatih Akins Film Chancen, bei der Verleihung am Sonntag aufgerufen zu werden? Naja, es ist auf alle Fälle ganz spannend. Es gab Applaus und Buß, und das ist ja ein Regisseur, der sich so traut, aus dem Bauch heraus zu erzählen, der seine Zuschauer so ganz unmittelbar ins Geschehen wirft, und sein neuer Film ist wie sein Melodram gegen die Wand von einem unglaublichen emotionalen Sog. Wieder spielt eine Frauenfigur die Hauptrolle, und zu Beginn findet man sich in Gefängnisfluren wieder. Eine Handkamera folgt Diane Krüger. Sie heiratet dort einen Mann kurdischer Herkunft. Das ist so ein ganz glücklicher, ausgelassener Moment. Dann gibt es einen Schnitt 6 Jahre später. Das Glück hat mittlerweile Zuwachs bekommen und der Mann hat ein kleines Unternehmen im Hamburger Schanzenviertel, wo viele Menschen verschiedener Herkunft wohnen. Und kaum ist man mit dieser Familie vertraut, gibt es eben dieses Bombenattentat. Und man muss sich jetzt so vorstellen, dass der Film 3 Akte hat. Da gibt es erst die Ermittlungen, die in rechtsradikale Kreise führen. Dann ist es ein Thriller. Der 2. Teil ist eine Verhandlung. Da wird der Film zum Gerichtsdrama. Und der 3. Arbeit ist dann Trauerarbeit, die sehr radikal ausfällt. Und diese ganzen Tempo- und Tonwechsel werden wirklich von der Schauspielerin Diane Krüger zusammengehalten. Hat er Ihnen denn gefallen? Ja, also Diane Krüger hat auf alle Fälle den Preis für mich als beste Darstellerin verdient. Also man spürt ihre Trauer, Verzweiflung, ihre Wut, ohne dass sie jetzt ins Dramatische verfällt. Also sie legt ihre Rolle eher sehr verhalten und leise an. Aber diese emotionale Ebene wird dann einfach durch so ein hölzernes Drehbuch immer wieder aus dem Takt gebracht. Also bei der Gerichtsverhandlung wäre man selbst gerne der Richter und hätte man die richtigen Nachfragen gestellt. Oder man weiß, wenn sie Drogen nimmt, dass diese Drogen ihr später noch zum Verhängnis werden. Und natürlich gibt es diese Parallelen mit den NSU-Ermittlungen. Also es wird gezeigt, dass quasi am Anfang immer gegen das Opfer ermittelt wird. Hat dieser Mann noch mit Drogen gedealt? Gehörte er vielleicht der kurdischen Mafia an? War er ein politischer Aktivist? Das ist alles schon ganz gut gezeichnet, aber am Ende läuft es doch nur so auf den Plot hinaus, der ein bisschen fragwürdig ist, und dann verliert man auch den Kontakt zu Diane Krüger. Aber die Geschichte passt in diesem Jahr schon ins Portfolio. Das kann man auf alle Fälle sagen. Fatih Akin hat wie viele andere Regisseure mit Genre-Elementen gearbeitet, um sich in unserer Gegenwart umzuschauen. Also da gab es dann zum Beispiel noch den nervösen Thriller Good Time der Brüder Safdie. Ja, da geht es um eine ganz extreme Bruderliebe und man kommt in ganz abgelegene Winkel von New York. Oder es gab Sofia Coppola mit ihrem Bürgerkriegsfilm, einem Remake von Don Siegels Klassiker, Betrogen. Und da geht es schon um die Brüderie damals und heute in den Südstaaten. Also da kann man wirklich auch durchaus zeitgenössische Bezüge nehmen. Und das sind alles wie viele andere Filme, visuelle, überzeugend. Die sind sicher beeindruckendes Handwerk. Aber trotzdem ist man zu häufig hier in Cannes mit so ja, einem leeren Gefühl aus dem Kino gekommen. Dass David Lynch kein Favorit ist, das hat sich schnell herumgesprochen. Wer ist denn Ihrer? Mein Favorit ist auf alle Fälle Michael Haneke. Ich weiß nicht, ob ich Happy End jetzt nochmal sehen möchte, aber es ist ein Film, der mich sehr beschäftigt hat. Es geht ja um eine großbürgerliche Familie mit Isabelle Huppert in der Hauptrolle und wie Haneke diese Klasse einfach vorführt in ihrer Bösartigkeit, in ihrer Dekadenz, auch mit ihren Neurosen. Das ist schon sehr gut gezeigt und gleichzeitig zeigt er aber auch diese Widerstandsfähigkeit dieser Lebensform. Und während ich hier rede, spüre ich einfach einfach, dass Isabelle Huppert als Geschäftemacherin immer noch irgendwelche korrupten Geschäfte macht. Also dieser Film lässt mich einfach nicht los. Geht es den anderen auch so? Ja, viele haben gesagt, Michael Haneke würde sich vielleicht selbst nur noch zitieren, nicht mehr was Neues erfinden. Aber ich finde, er macht das doch alles sehr souverän, wie die Themen seiner früheren Filme in diesem Film nachhallen und der dann trotzdem aber durch seine visuelle Form, dieser Film ist nur so aus losen Fragmenten zusammengesetzt, doch nochmal sich selbst neu erfindet. Anke Lewicke in unserem Studio in Cannes. 1,5 Stunden live von der Côte d'Azur gibt es morgen bei uns im Filmmagazin Vollbild von 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Zu Gast sind dann Fatih Akin und sein Drehbuchautor Hark Bohm. Wie andere Kritiker aus dem Nichts finden, dazu mehr am Ende von Fazit.